Die letzten Gäste sind raus, mein Glas ist so leer. Neben mir die Stühle sind frei. Und solange die Musik noch läuft und mein Tabak noch reicht, nehme ich das volle Programm. Genieß den Rest von meinem Rausch, mein Kopf ist so schwer. Frauen waren auch viele dabei, nur mit wem ich wann und wo war und welches Thema brisant, krieg ich grad nicht mehr zusammen. Ich war so vergessen, dachte mir, was für ein Empfang, und jeder lacht sich kaputt, dabei waren wir uns doch fremd, so komisch können Menschen sein. Ich war am Tanzen und Trinken, fast wie besessen, Leute schossen Fotos von mir, und sie dachten, ich krieg's nicht mit, mein Gott, wie einfach das ist, im Kopf woanders zu sein. So leer, meine Gedanken so frei. Und solange die Musik noch läuft und mein Kleingeld noch reicht, nehme ich das volle Programm. Genieß den Rest von meinem Rausch, war gar nicht so schwer. Und was ist schon dabei, denn mit wem irgendwann was wo war, wirkt alles halb so präsent, denn wir kommen nicht mehr zusammen.